als gäb' es keine Abrechnung, keine Pflichten und kein Verbot. So lebst du in großer Täuschung, werde wach vor dem Tod. Du lebst, als gäb' es keine Abrechnung, keine Pflichten und kein Verbot. So lebst du in großer Täuschung, werde wach vor dem Tod. Schon bald ist deine eigene Beerdigung und dann liegst du in jenem Ort. Bald ist deine eigene Beerdigung und dann liegst du. Ob arm, ausgelassen wirst du auch nicht. Auch an dich kommt der Engel ran. Einen Aufschub erhältst du nicht. Werde wach vor dem Tod. Doch im Grab bist du völlig allein. Besuchen wird man dich, erwähnen wird man dich. Letztlich wirst du vergessen sein. Betrauern wird man dich, beweinen wird man dich. Doch im Grab bist du völlig allein. Besuchen wird man dich, erwähnen wird man dich. Letztlich wirst du vergessen sein. Denk doch mal darüber nach.